Byte FM. Es ist 17 Uhr. Die Nachrichten. Ich bin Ursula Winkler. 2 Tage vor der geplanten Großkundgebung der Bauern in Berlin haben sich bereits weitere Landwirte in der Nähe des Brandenburger Tors mit ihren Traktoren versammelt. Rund 100 Traktoren, 35 Anhänger und 20 Lastwagen zählte die Polizei. Die Straße des 17. Juni zwischen dem Großen Stern und dem Brandenburger Tor sei gesperrt worden. Bereits gestern waren erste Bauern zu der Großkundgebung in Berlin eingetroffen. Autofahrer hatten Probleme durchzukommen. Zu der Großdemonstration am Montag werden Tausende Protestierende erwartet. CDU-Chef Merz will im wichtigen Wahljahr 2024 eine offene Auseinandersetzung mit der AfD suchen. Das sagte er zum Abschluss einer Klausurtagung des CDU-Vorstands. Alle Parteien der politischen Mitte hätten die Aufgabe, sich mit der AfD auseinanderzusetzen. Er erwarte das auch von SPD, FDP und Grünen, sagte er. Ich weiß, dass sehr viele Mittelständler, Handwerker, Unternehmer in Deutschland Sympathie haben für die AfD. Ich höre das. Wir werden diesen Unternehmerinnen und Unternehmern, diesen Mittelständlern in Deutschland sagen: Schaut bitte genau hin, wen ihr da möglicherweise wählt. Das ist keine Partei, die dieses Land wirtschaftlich voranbringt. Das ist keine Partei, die die Arbeitnehmer in Deutschland besser ausstattet. Das ist eine Partei, die nur auf der Basis des Populismus Ressentiments schürt und die in diesem Land keinen Beitrag zur konstruktiven Lösung unserer Probleme hat. CDU-Chef Merz. Im Herbst sind die Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Die Demokratische Fortschrittspartei hat die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Taiwan gewonnen. Damit bleibt das Land auf einem US-freundlichen und China-kritischen Kurs. Mit dem Ergebnis haben die Menschen in Taiwan deutlich gemacht, China soll draußen bleiben. Sogar noch deutlicher als bei den letzten Wahlen. China erkennt die Regierung Taiwans nicht an und es wird befürchtet, dass China versucht, Taiwan militärisch zu besetzen. Der Westen unterstützt die Eigenständigkeit Taiwans, insbesondere die USA, auch mit Waffenlieferungen. Eine große Bedeutung hat Taiwan auch für die Wirtschaft weltweit, weil dort große Mengen Computerchips und Halbleiter hergestellt werden. Jan-Henner Reitze, Nachrichtenredaktion. Wegen eines Pilotenstreiks hat die Lufthansa-Tochter Brussels Airlines heute viele Flüge streichen müssen. Betroffen waren nach Angaben der Airline auch Verbindungen aus Brüssel nach Deutschland. So fielen unter anderem Flüge von und nach Hamburg, Berlin und München aus. Zum Wetter die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Im Süden ist es freundlich, ansonsten verbreitet nass und trüb. Es kann glatt werden. Die Höchstwerte zwischen minus 5 Grad an den Alpen und plus 6 Grad an der Nordsee. Morgen dann ähnlich, im Süden sonnig, ansonsten oft regnerisch bei Temperaturen bis 6 Grad. Am Montag dann breiten sich die Schneeregen, Schnee- und Graupelschauer noch aus bei Temperaturen bis 5 Grad. Das waren die Nachrichten. Ihr hört Tracks des Tages auf Byte FM. Mein Name ist Henning Tudor Kasbohm. Hallo. In my head. You know. In My Head, das sind die Gebrüder Daddario alias The Lemon Twigs. Das ist schon pervers gut, wie versiert die beiden Daddario-Brüder den Vibe von The Birds und den Beach Boys und Alex Chilton und Big Star treffen. Wahnsinn. Das Stück war vom Album aus dem vergangenen Jahr, Everything Harmony hieß das. Und jetzt haben die ja wahrscheinlich eher so eine Standalone-Single veröffentlicht, die kürzlich unser Track des Tages war. Denn Alben, die dauern bei denen eigentlich immer ein bisschen länger als ein Dreivierteljahr. Aber auch wunderschön. My Golden Years, passend zum Jahresanfang. Hoffen wir mal auf ein besseres 2024. Golden Years, wundervolle Hymne für ein neues Jahr von The Lemon Twigs. Ihr hört Tracks des Tages auf Byte FM. Und wir bleiben bei jangligem Pop, der allerdings eher an den 80ern und 90ern orientiert ist als an den späten 60ern. Die Rede ist von der britischen Band The Rhythm Method mit einem eher untypischen Track. Eine Ode ans britische Tagesfernsehen, an den klimpernden britischen TV-Sound, wie sie sagen. Und aus dem Tagesfernsehen kann man auch einiges lernen, wie man im Text hört. TV taught me that doing time was a risk of the work. Eating porridge under the mercy of a Celtic nurk. Don't sweat. There's hooch around. Don't let the bastards grind you down. 'Cause if it rains in mid-July, I'm better off. TV taught me how to shave and how to save a life. I love my television. Haben das Rasieren und die Lebensrettung aus dem Fernsehen gelernt. Es sind The Rhythm Method aus London. Kürzlich unser Track des Tages auf Byte FM, I Love My Television. Die Band will sich weder auf die Indie-Crowd beschränken, noch dem Mainstream entsprechen und wollen damit die größte Band ihrer Generation werden, sagen sie. Die nächste Chance haben sie im März mit ihrem Album Peachy. Und auch ihre großen Vorbilder wie The Style Council oder Aztec Camera, die waren immer beides Mainstream-Pop-kompatibel, aber auch den Indie-Geschmäcklern gut genug. Oft sind sie auch elektronischer. Kein Wunder, dass Mike Skinner aka The Streets sie mag. Hier nochmal The Rhythm Method, Party Politics. I thought she said she liked me. Didn't make much sense. Her English was the Queen's, but her kiss was perfect French. Got that Netherlands bravery, but it's not good for the patient. She said she'd take me to the cellar, but I think she meant the basement. Fashed me late to the party politics. It was for people like us, the sad lads in the sticks. She likes our commons touch, but she's destined for the Lords. Be my Sherry Blair, I'll be your Sharia Moore. Oh, we could take care of each other. Sinners. I've got no place to go. I'm George Best in show. Dirty Deedin', Oliver Reedin', and when I get that feeling, I hope tonight never ends. But I hope one day it does. Cause now the weekend warriors, they're worrying about us. Next to nothing, 20 something, the room it starts to spin. Just when I thought I was out, she pulls me back in. Oh, we could take care of each other. We could take care. Cooked. Welcome to the Peter Pan generation, we're all Captain Hooked. Notoriety, anxiety, she's waiting on her car. Society feels small, but we're all having it large. Oh, we could take care of each other. FM. Ducks Limited, How Lonely Are You? Da muss ich an The Wedding Present denken und so 80er britischen C86 Indie-Pop. Ist auch eine total aktuelle kanadische Band. Ist hier von ihrem Debütalbum aus dem Herbst 2021. Und sie haben jetzt eine neue Single draußen, die ihr Album Harm's Way ankündigt. Das erscheint am 9. Februar. Und diese Single Train Full of Gasoline ist inspiriert von einem ganz schrecklichen Zugunfall, wo einem Zug, der mit Öltanks beladen gewesen ist, entgleist ist und in einem Dorf explodiert. Und das übertragen sie auf das Leben. Sie sagen, es handelt sich um eine Ansammlung von kleinen Fehlern, die zu einer unverhältnismäßigen Katastrophe geführt hat. Und so ist das, wenn man Probleme ignoriert oder minimiert. Train Full of Gasoline, und da klingen Ducks Limited vielleicht weniger nach den britischen Indie-80ern als nach den neuseeländischen, nach dem Flying Nun-Label mit Bands wie The Clean und so weiter. Ihr hört Tracks des Tages auf Byte FM, die Sendung mit unseren Tracks des Tages der letzten Woche. Und das hier sind Dina Ögon aus Schweden, das heißt wohl Deine Augen, habe ich gelernt. Und der Song heißt Glitter. Glitter, Das sind Dina Ögon aus Stockholm, spielt seit 2019 zusammen das Quartett und vergleicht diesen Song mit einer Dampfwalze. Das muss aber eine sehr, sehr sanfte, gepolsterte Dampfwalze sein. Und die hatten kürzlich einen Track des Tages bei uns. Na, habe ich den ein bisschen zu früh abgefahren. Eigentlich wollte ich nämlich noch was dazu erzählen. Vergleichen ihn mit einer Dampfwalze im Vergleich zur neuen Single, die so klingen soll, als würde man im Saab 900 auf dem Highway cruisen. Ich weiß es nicht. Ich finde, die neue Single ist eigentlich viel tanzbarer, viel funkier, hat auch ihre Fleetwood Mac-Elemente, wird dann auch ein bisschen psychedelisch. Interessanter Song, deswegen auch kürzlich unser Track des Tages. Dat lecker, das heißt, es leckt. Ihr hört Tracks des Tages auf Byte FM. Das hier sind Dina Ögon mit Der Lecker. Das heißt, es leckt. Also ein Song darüber, Sachen für sich zu behalten. Die Band sagt, gib deine Geheimnisse nicht preis, lass sie niemanden sehen. Und vor allem, wenn du Flecken machst, sorg dafür, dass sie entfernt werden. Und obwohl Dina Ögon natürlich ganz klar erkennbar Einflüsse aus dem 60er und 70er Jahre Raum haben, bezeichnen sie sich nicht als rückwärtsgewandt, sondern als seitwärtsgewandt. Sie ähneln klanglich dabei ein bisschen Krung Bin aus Texas, wie ich finde. Aber wo Krung Bin eben ein bisschen jam-orientierter sind, ist Dina Ögon eine Band, die stärker am Pop-Songwriting haftet. Aber hier zum Vergleich Krung Bin, Time, You and I. Just you and I, having up the time. Byte FM. The fucking pack off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happen to blow it, make surround sounds. Pussycat on my lap, push it back and go to town down. Putting rap on my back and I'm black and snatching crowns. How they came back around like a nigga selling crack in pounds. I got a bag now, but it's nothing to brag about. Gun blast in the background, I'm a black man with the bloodhounds. Mac 10 making love sounds to a bad chick. She from uptown, I'm from down south, not a loudmouth. We could fuck around. Hit the music, baby, cut it down. Hit a doobie while you do me indubitably. I feel like I'm a bust now. I feel like a bust down. When I shine bright, blind niggas is up now. In the cut, big black truck pack sacked up. You can pick it up now, nigga, fuck it, okay. Push the fucking pack off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happen to blow it, make surround sounds. Pussycat on my lap, push it back and go to town down. Putting rap on my back and I'm black and snatching crowns. Money attached emotionally. I get the clutch, and if you get too close to me, I'm at the top where I'm supposed to be. Jumping in the gang, niggas act like they coaching me. 400 rats ain't shit but a show to me. I'm on the road and I bet that you're hoeing me. When I'm in traffic, it's always a pole with me. Pillsbury, man, I keep door with me. Hit from the back, she giving me slurp, and I ain't even pull my pants down. Jump in the box and slide to the other side, it's always a man down. Draw down, hands in the air, nigga, make one move, get gunned down. Giving out smoke so long, they don't even wanna talk no more, they just run down. No locked doors, I serve with a chop. Bitch got spent, she was hanging with a op. We call him Mickey, talk to the cops. I was on Pinedale, glass in the sock. Back in the day, I invest in the block. Fast forward, now I'm investing in stock. I put a drum on the heckling cotch. Don't play, cause I'm very invested in shots. Push the fucking pack off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happen to blow. It makes around sounds. Pussycat on my lap, push it back and go to town down. Putting rap on my back and I'm black and snatching crowns. Threw the pussycat in his face cause he stay out, just a breeze. Then I took it back, now he sick that he shaking and he shield. Like the way it tastes and he ain't ate it in a minute. They call me a baby but I still got hella shit. Oh shit, run that motherfucking crown, you bitch. You motherfucking bitch. Shit. Sorry in advance for my bro. They'll whip a nigga ass. What you whipping up? Shit in the back. If you looking for the dope, niggas got it in the bag. Cause we trapping on the low. And I'm the shit with the flow. Give me a joke. Heard the nigga say that you the next. No, no, no, I'm the best. Tell them bitches stop the motherfucking press. Press stop, fuck a top five. Let's get him a vest, he get lopsided. Fuck the cops, we was running from Rottweilers. Most of my potters ain't had poppers, just a pop condom. Couple kids with Alzheimer's, 40 on his side. Boy, you might all stop, he on the block violent. Robbing niggas in the hood and then swap genres. Green light, line a nigga up, stop sign him. Keep driving, you will not find him. I'm an anomaly. I turn into a rap ironic. Ironically, and ran the backup, niggas is on me, niggas should honor me, if you think I'm a wannabe, it's pretty comedy, I'm melancholy and cool, so calmly busting moves, my troops carry velocity, same posse since Osh Posh Bagosh, pussy clock, treat the rapping like a pushing rock, on the stove with the Pyrex pot, the dough stay locked, it don't say knock, we on they block, it's Monopoly games, we stole their properties, smooth talking and moonwalking, the same little nigga, small pond, but a pool shark, I aim big stick, knock chalk off cue balls, bang this shit. Surround Sound, das ist der US-Rapper J.I.D. oder Jid von seiner noch immer aktuellen dritten LP The Forever Story. Nicht darauf enthalten war der Freestyle 29 aus dem Vorfeld des Albums. Und jetzt hat er wieder einen Freestyle veröffentlicht, 30. Der war kürzlich unser Track des Tages. Was Freestyle ist, das ist ja umstritten. In den 80ern hieß es mal einfach ein Rap ohne spezifisches Thema, aber ein geschriebener Rap. In den 90ern war das dann auf einmal ja, frei improvisierter Rap. Und heute scheint sich das wieder so ein bisschen aufgeweicht zu haben. Seine Methode, was die ist, erzähle ich euch nach dem Stück. Conductor Crystal. Let's just be quiet. One second, please. We just rapping, dog. Everything real vanilla. Everything moving real vanilla right now. We just have a long rap. Dog, what we gonna call it? Look at me. Dog. Look. Niggas know I ain't the one to sleep on. I'm under pressure, gotta sleep with the heat. An extra clip beside the dresser like I'm pop. Paranoid niggas puffin' pot. Puffin' out your chest, what? Stop. We ain't stupid, we ain't stunned you or none. You doing. I'm the intruder, the pursuer, the persuader, the shooter. I display a wide array of different styles. My latest, none greater. I graduated from furious mad. Now I'm just aggravated. Say congratulations, everybody. I can activate the imagine they had first let bare bonds from out the batting cages. Pre-performance enhancing behavior. Run my accolades. Run my bath and rub my back, baby. They've been sack chasing. If all these rats racing, I'm coming in last place. Snakes in the grass, a haul ass at a fast pace. Offense, autograph the ball, I pass great. I'm an athlete. Turn your favorite rapper to the ashes in the ashtray. Look, shit, ashtray. Ask Louie, ask Izzy, ask Squiggin, ask Dre. Ask around the A, ask the master on the plantation and ask the magistrate. Who the biggest, baddest in the land is about to masturbate with both hands smacking across your face. Drop a tape before the album, most of you lost taste. But I'm sniffing like a hound for a sinner that lost grace. Trying to figure out if I'm really him or a fraud fake. He gon' find a way, either in the game or God's gates. Put your guard up or pick your rod up, it's time to play. Hit your squad up, we beat you all up and take your ball, bruh. All tough behind the screen, but softer than my broad butt. Raw cut behind the scene, I'm all the things I say I mean. And all the things I mean I say, respond to beat, see who play. See for I'm the master, I'm the dragon and the teacher. And I carry Christ's passion, let it blast through the speakers. Let my black ass show when I'm on the stage. Drop beneath, I'm very unethical. When it come to public speaking, I've probably been smoking and drinking. Saying just what the fuck I've been thinking. Oh Jesus, they just let him off the leash and now he aiming for your head. Put the old people, children, and women in the bed. Heard G walking around with the infrared. Brother went off the edge, don't be scared. We could save him and talk him back off the ledge. If it's beef eating flesh, he turn into a Tyrannosaurus Rex. Give a fuck about who you said was up next. And up now, I'm on the outside looking into the crowd like a sniper shooting bugs off your windshield wiper. My rhyme cipher like a brrr, fully loaded rifle, nigga. Fuck it, hate it, love it or like him. I'm still like that, easy. 30 Freestyle von JID, kürzlich unser Track des Tages auf BytefM. Und seine Freestyle-Methode beschreibt er folgendermaßen. Er sagt, ich schreibe Zeile für Zeile und nehme nicht zu viel Zeit dazwischen. Und hat schon 30 Freestyles aufgenommen und die beiden neuesten davon hat er veröffentlicht. Das ist eine Disziplin, in der er sich gerade übt. Ihr hört Tracks des Tages auf BytefM und hier kommt ein Stück von Nick Cave, allerdings wegen des Duettpartners Blixer Bargeld. Der ist nämlich gerade 65 geworden. Go sun, go down to the water and see the women weeping there. And then go up in all the wire, all the women weeping. They are all weeping for their men. Then why are all the men there weeping? They are weeping back. face it seems wet to touch. Oh, then I'm so sorry, Father. I never thought I heard you so much. This is a weeping song, a song in which to weep while we rock ourselves to sleep. This is a weeping song, but I won't be weeping long. No, I won't be weeping long. No, I won't be weeping long. No, I won't be weeping long. Nick Cave and the Bad Seeds here. Nick Cave im Duett mit Blixer Bargeld. Die beiden lernten sich in Berlin kennen, wo Nick Cave ja in den 80ern wohnte. Und Blixer Bargeld war dann auch 1983 bei der Gründung von Nick Caves Band The Bad Seeds beteiligt, war lange mit dabei, spielte natürlich und spielt immer noch bei seiner Hauptband der Avantgarde-Gruppe Einstürzende Neubauten. Und er macht seit 2010 ungewohnt sanfte Musik mit dem italienischen Filmmusiker Teo Teardo. Und das ist so ein Stück von 2010 zum 65. Geburtstag von Blixer Bargeld am 12. Januar. A Quiet Life. Maybe this time, maybe this time I'll outwit my past. I throw away the numbers, the keys and all. City, I'll extinguish all my recent past, become another man again, and have a quiet life, a quiet life for me, a quiet life. A quiet life for me, a quiet life for someone, and a quiet life for me. I lost, I ran, I started once anew in northern gray. The order, as always, merciless. It wants to see me fail. So the hunter is now the hunted. Past voices call my name. I renounce my past to live again. Quiet life, a quiet life for me, a quiet life for someone, and a quiet life for me. lies as usual. I repented, but in vain. It tries to cheat me out of my good aim, take away what I never really got. My quiet life, no quiet life for me. No quiet life, no quiet life, no quiet life for me. A quiet life for someone. No quiet life for me. Life. Blexa Bargeld wurde am 12. Januar 65 Jahre alt und 15 Jahre und 3 Tage älter, also mittlerweile auch 80, ist Jimmy Page von Led Zeppelin, den Yardbirds und so weiter. Unser Track des Tages war aber keins seiner legendären Rockriffs wie in Whole Lotta Love oder Rock'n'Roll, sondern ein ungewöhnlicher Song 1973, The Crunge. I ain't seen the bridge? I ain't seen the bridge! Where's that confounded bridge? Ja, eher ein lustiges Stück, eine James Brown-Pastiche vom Led Zeppelin-Album Houses of the Holy, stilistisch ein bisschen diffus, die LP, aber das macht vielleicht auch ihren Charme aus. Aber wo Jimmy Page schon 80 Jahre alt geworden ist, da kommen wir nicht um seine Rockriffs rum. Deswegen gehe ich hier raus mit Kashmir. Im Programm geht's weiter mit Benny Löhner und Beat Repeat. Oder wenn ihr die Wiederholung Montag früh hört, kommt jetzt das Zimmer 436 mit Ruben Jonas Schnell. Oder das Byte FM Magazin am Dienstag. Mein Name ist Henning Tudor-Kasbohm. Bis bald. Ciao.